Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich lebe zum großen Teil in Westflorida und es gibt viele Menschen, die im Jahr 2020 nicht zu ihren Eltern, zu ihrem Leben nach Deutschland finden konnten, zumal sie im Ausland waren oder auch ins Ausland gereist waren und irgendwo hängen blieben oder die Verwandtschaft in Deutschland durch die Grenzen, die zugemacht worden sind, überall konnten eben nicht in andere Länder reisen. Das wird auch viele Florida-Touristen betroffen haben. Und umgekehrt ist es auch so gewesen für Menschen, die in Florida beheimatet sind, so wie die Familie Gaugel seit über 20 Jahren in Florida ein Delikatessengeschäft und ein Restaurant, nämlich The German Deli, beziehungsweise Internationales Wursthaus und daneben das hübsche neue Restaurant das Jägerstüble betreiben, die konnten eben auch nicht eben mal nach Deutschland reisen. Es gab dafür eine Reihe von Gründen, aber sie und ich waren in ständiger Verbindung und ich wollte eigentlich Anja Gaugel begleiten in ihrer Reise nach Deutschland und die war dann erst einmal im Sommer nicht möglich, ist aber dann im Herbst 2020 dann doch erfolgt. Und zwar mit viel guter Planung und natürlich auch mit sehr viel Kreativität. Denn wenn man reisen möchte, möchte man natürlich auch so unabhängig sein, auch in einem Land, wo sehr viele der Dinge geschlossen waren. Zu der Zeit waren im Flughafen gar keine Geschäfte offen, wie Anja erzählt, und natürlich auch einiges in den Städten musste man sich anders versorgen, verpflegen, wie man das am besten konnte. Und hierzu haben wir dann ein Gespräch geführt und das jetzt erst im März 2021. Aber immerhin vielleicht für Sie ein Hinweis auf dieses und jene, was Sie selber sich damit zurechtlegen können für ähnliche und andere Situationen und für den weiteren Verlauf dieses Jahres, aber natürlich auch für die Zukunft. Denn wie gesagt, da geht es wirklich um Kreativreisen und vor allem um die Möglichkeit, dass es eigentlich eine Möglichkeit immer zu geben scheint. Man muss sie nur finden. Und ich darf mich schon einmal bedanken bei Anja für diese ganz tolle Unterhaltung, denn sie hat uns wirklich sehr ausführlich Auskunft gegeben und wir haben dafür, das dann für sie weiterzugeben, eine große Möglichkeit, anderen ein bisschen die Angst zu nehmen, reisen geht, und auch natürlich die Angst vor den möglichen Konsequenzen. Wie macht man das? Und das ist etwas, was, wie gesagt, hier in unserem Gespräch dann in bester Art stattfindet. Und sicherlich, wenn Sie bei Anja und Karin und Thorsten vorbeischauen im Geschäft bei thegermandeli.net beziehungsweise im Jägerstüble, dann können Sie sich noch ein wenig länger darüber unterhalten, wie das Ganze gelaufen ist. Es war nämlich hochinteressant und sie hat mir auch Fotos geschickt, die wir in unserem Blog dann Ihnen zeigen können. Also viel Freude bei unserem Gespräch jetzt mit Anja Gaugel, unseren Werbern kann man auch sagen, natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, denn über 20 Jahre sind sie hier und so lange, auch mit den Vorgängern, hat die Deutsche Funksendung, der Kulturspiegel, schon immer gearbeitet, denn sie sind beständig, sie sind aus Süddeutschland, sehr nette Menschen und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier jetzt das Gespräch mit Anja Gaugel und mir, Susanne Nielsen, bringen können. Viel Freude dabei. Ja, im Sommer war es ein bisschen schwierig mit den ganzen Bestimmungen, aber dann wurden die ja ein bisschen gelockert und dann war es auch kein Problem zu reisen. Ich denke, die meisten Leute, die haben nur Angst zu reisen.

waren. Und Vater hatte sie im Keller heimlich gezimmert. Denn das waren ja Kisten, ne? Ja. Kisten, wie viele Kisten waren das, weißt du ungefähr? Koffer und Kisten, ach nein, das weiß ich nicht. Kisten zusätzlich zu unseren Reisekoffern. Reisekoffern, die wir mit was füllten, die wir... Ach, ihr habt sie ja noch nicht gepackt, ne? Meine hat ein Gepäckstück gezimmert, wo das alles reinging. Ja, aber die Koffer, die habt ihr später, hat deine Mutter euch, hat eure Mutter euch die Koffer diktiert, also was da reinkommt? Und sich. Nein? Mhm. Nee. Ja. Haben die Eltern zusammen, zusammengestellt, wie sie für den Transport gebraucht wurden oder so ähnlich. Was sie für den Transport benötigen würden. Ja. Naja, das kannst du dann besser schreiben als ich. Was hast du denn, also wann hast du denn erfahren, dass du Koffer packen musst, oder hattest du immer einen gepackten Koffer? Ja, wir haben dann gesagt, wir sollten unsere Koffer packen. Also ihren und ich meinen. Also mit unseren Sachen, die wir mitnehmen wollten. Mit unseren. Und was hast du dir dafür, unseren Sachen, die wir dafür mitnehmen wollten? Und Geburtstagsgeschenke? Ja, ich hab dir doch erzählt. Vase von meiner Großmutter und so schöne und ein Buch von der Paulsen auf Löwen. Das Bilderbuch, das von Albrecht Dürer. Und so, aber das brauchen wir nicht extra erwähnen. Warum nicht? Klar, das ist ja dann bei dem Das ist ja leider bei dem Unfall, nicht? Du hast doch gesagt, Großmutter hatte es unter ihrem Mantel versteckt. Ich weiß gar nicht vor wem, denn es war doch in deinem Koffer, denke ich. Sachen eben. Mhm. Also hatte Ex. Ah, okay, also wie diese Vase oder was? Ja, das ist unnötig, das zu erwähnen. Naja, die später leider bei dem Unfall zerbrachen. Naja, das habe ich. Manches kannst du schreiben, manches. Lieblingsstück zerbrach durch den Unfall oder so. Ja. Lieblingsstück. Sehr reizend von deiner Großmutter, dass sie das unter ihrem Mantel versteckt hatte und ihrem Pelzmantel, ne? Ja, aber das ist auch nicht, muss man nicht extra erwähnen. Naja. Aber das kannst du machen, wie du willst. Nein, ich lasse das nur als Notiz stehen. Du kannst das machen wie später. Aber ist natürlich interessant, was ihr in eure Koffer gepackt habt, aber ihr habt, also von der Flucht habt ihr doch schon ein Stück vorher gewusst, nicht? Naja, ein paar Tage, ja. Nicht? Ein paar Tage vor der Flucht. Also, wie war das denn? Also, sonst wart ihr im Dunkeln? Unsere persönlichen Koffer, auch unsere Koffer haben Rosemary und ich drin war. Auch wir mussten unsere Lieblingssachen in unsere eigenen Koffer tun oder so. Ja. Genau, also auch wir mussten unsere Lieblings... Ein paar Lieblingssachen in unseren Koffer tun. Und konnten auch ein paar unserer Lieblingssachen Lieblingssachen dabei mitnehmen. Hm. Ne? Dann kommt ja die Sache. Ich habe zum Beispiel Schallplatten mitgenommen, weiß ich noch, glaube ich. Ja, ja. Schallplatten, Platten mitgenommen und immer wieder versucht. Das Grammophon. Meiner Mutter. Unserer Mutter mit auf den Lastwagen zu packen. Immer wieder ließ Mutter. Immer wieder ließ Mutter das gute Stück. Immer wieder ließ Mutter das gute Stück abladen. Nein, das ist nur dann. Immer wieder sorgte Rosemarie dafür, dass auch das Grammophon der Eltern mitkam. Dass unbedingt auch das elterliche Grammophon, ein viereckiger Holzkasten. Okay, also Grammophon mit. Auch das Grammophon der Eltern. Ja, das elterliche Grammophon. Okay. Ja. Musste unbedingt mit oder so ähnlich. Und wie sorgte dafür, dass das Grammophon, was immer wieder als Ballast empfunden wurde von den Eltern, kam immer wieder auf den Magen zurück. Aber das soll das sein, das muss ich richtig formulieren. Ja. Abgeladen wurde. Sorgte Rosemi dafür, dass unbedingt auch das Grammophon der Eltern mit aufgeladen wurde. Ja, okay. Ja. Naja, gut. Also das ist natürlich schön. Und dann müssen wir auch noch mal auf die Rucksäcke eingehen. Also bevor die Rucksäcke, weil die Rucksäcke schon lange lagen. Rucksäcke die schon lange warteten Rucksäcke, die Anwiese aus Zeltbahnen, ich habe ja mit meiner Mutter das genäht. Mutter hat zugeschnitten Die Mutter hatte schon lange warteten Rucksäcke, die Anneliese aus Vaters mitgebrachten Zeltbahnen. Zeltbahnen, die Mutter zugeschnitten hatte, für alle Familienmitglieder. Ja. genäht. Jeder bekam seinen Rucksack oder hatte. Ja, ja, ja. Also schon lange warteten Rucksäcke, die Annelies aus Vaters mitgebrachten Zeltbahnen, die Mutter zugeschnitten hatte, für alle Familienmitglieder genäht. Hatte. Ja, hatte. Ja, ja, ja. Bist noch da? Ja. Ja. Dann hatte Mutter dafür gesorgt, dass jeder von unserer Familie, jeder Familienperson, dass jeder von uns einen Rucksack bekam, den wir aus Vaters Zeltbahn genäht hatten. Muss ja nicht sagen, der das und der das. Wir haben das gemacht. Ja, aber wir musst du schreiben, dass es du und deine Mutter warst, ne? Ja. Du hast genäht. Rosemary hat nicht genäht, nein, du hast genäht. Mit Mutters Zuschneidehilfe, mit Mutter und ich zusammen den Mutter. Selber, ja, den Mutter. Naja, Mutter hat zugeschnitten. Den Mutter Zuschnitt. Schnitt und ich unter ihrer Leitung, Anleitung, unter ihrer Anleitung zusammennähte. Ja, ist doch prima. So, ja. Mhm. Ja, naja, super. Kannst auch sagen, schon lange warteten Rucksäcke, die wir aus Vaters Zeltbahnen mitgebrachten Zeltbahnen hergestellt haben. Ja, hergestellt hatten. Punkt. Und dann kann man ja schreiben, auch Mariechen bekam jeden Teil. Auch Mariechen bekam einen solchen Rucksack. Mariechen allerdings, die hat den Rucksack nicht benutzt. Naja, die war ja schon vorher weg. Sie verschwand Tage vor unserer Flucht, oder war das Wochen? Nee, Tage. Tage vor unserer geplanten Flucht. Nicht geplanten, jetzt lassen wir einfach geplanten weg. Vor unserer Flucht zusammen mit den Vlasov-Truppen. Vlasov-Truppen. Wir sahen sie nie wieder. Ja, naja, gut, also so. Ich würde sagen, nie wieder fanden wir unsere russischen Hilfskräfte oder unsere russischen Mädchen. Wir sahen sie wie auch die anderen russischen. Wieder fanden wir unsere russischen Mädchen, die vermutlich mit den Blasowski geflohen waren. Also dann muss man sagen, sie verschwand vor unserer Flucht vermutlich. Zusammen mit den Vlasov, den russischen Vlasov-Truppen. Verschwanden, ja. Ja, wir sahen sie wie auch die anderen russischen Mädchen nie wieder. Ja.